Morgenandacht Reinhard Hirtler, Philippa 3, Tag 6. Hallo, hallo, hallo, meine Freunde. Lasst uns weiter über diese unglaubliche Person, den Apostel Paulus, reden. Er hatte also keine Ebenbürtigen, keine Gleichgestellten. Nach dem Gesetz war er gerechter als alle anderen. Und dann sagt er: Außerdem verfolgte ich als glühender Verteidiger der Wahrheit die messianischen Gläubigen mit religiösem Eifer. Schau, was Paulus machte. Er sagte den Leuten einfach, wer er war, aus dem Grund, um ihnen zu zeigen, dass wenn es jemanden gab, der sich rühmen konnte, dann er, aber jetzt rühmt er sich nur noch in Jesus Christus. Das heißt, keiner kann sich rühmen. Wenn er Gott besser, kraftvoller und eifriger diente als alle anderen und er sich nicht rühmen kann, wer dann? Schau, was er in Vers 7 sagt, das gefällt mir wirklich. Doch all die Errungenschaften, für die ich einst die Lorbeeren einheimste, habe ich nun verworfen und betrachte sie als nichts im Vergleich zu der Freude, Jesus Christus als meinen Herrn zu erleben. Leute, wir haben viel darüber gesprochen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber normalerweise, wenn wir darüber reden, die Vergangenheit zurückzulassen, geht es nur um unser Versagen, unseren Schmerz, unsere Wunden. Doch schau, was Paulus tat. Er ließ seinen Erfolg zurück. Er sagt: Alles, was ich erreicht habe, und das ist echt viel in den Augen der jüdischen Welt, ich lasse es zurück. Wofür? Für die Freude, Jesus Christus als meinen Herrn zu erleben. Denk darüber nach. Wenn du deine Vergangenheit nicht wirklich hinter dir lassen willst, dann kannst du dich auch nicht wirklich im Herrn erfreuen. Wie viele Christen tun alles, um zu versuchen, in Intimität mit Jesus zu leben, außer ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen? Wie viele Christen sind mir nachgelaufen und haben gefragt: Wie kann ich meine Bestimmung erfüllen und wie kann ich inniger mit Jesus leben? Und wenn du ihnen dann sagst: Schließe die Tür zu deiner Vergangenheit. Hör auf, mit irgendetwas zu prahlen, was du erreicht hast. Mach Jesus zum Einzigen, was in deinem Leben zählt. Dann wollen sie an ihrer Vergangenheit festhalten, sei es Erfolg oder Versagen. Aber Paulus ließ alles zurück, seinen Erfolg und sein Versagen, denn er realisierte, dass Intimität mit Jesus die größte Freude und es wert ist, alles hinter sich zu lassen. Ich möchte dich also etwas fragen: Woran hältst du fest, das dich von Intimität mit Jesus abhält? Denk darüber nach. Wenn du bereit bist, alles aufzugeben, um Intimität mit Jesus zu haben, dann wirst du sie auch haben. Wir müssen also an den gleichen Punkt kommen wie Paulus. Wenn es bedeutet, meinen Erfolg oder mein Versagen zurückzulassen, um Intimität mit Jesus zu haben, dann werde ich das tun. Paulus verstand das, dass es eine tiefe, tiefe Freude ist, diese Intimität mit Jesus zu haben. Sieh dir das an. Ihn wirklich zu kennen bedeutet, alles aus meiner Vergangenheit loszulassen. Schau, wenn die Bibel hier davon spricht, ihn wirklich zu kennen, ist das Wort kennen nicht dasselbe wie in Englisch oder Deutsch. Leider wurden wir sehr stark durch das griechische Denken beeinflusst und sind nicht mit dem hebräischen Denken vertraut. Kennen bedeutet für uns normalerweise, mehr Wissen zu erhalten. Aber bei Paulus bedeutet das griechische Wort durch Erfahrung zu kennen oder zu wissen. Mit anderen Worten sagt Paulus, für die Erfahrung, ihn wirklich innig und intim zu erleben, lasse ich alles hinter mir. Alles, wofür ich die Anerkennung einheimste, habe ich verworfen. Ich achte es als absolut nichtig. Ich lasse alles los. Schau, was er sagt. Ich lasse alles aus meiner Vergangenheit los und werfe all meine Prahlerei auf den Müllhaufen. Das gefällt mir wirklich. Überleg mal, wenn irgendein Rühmen außerhalb Jesu Christi ist, wenn irgendwelches Prahlen von dir damit zu tun hat, was du erreicht hast oder was du aus dir selbst heraus bist, weißt du, was dann passiert? Du kannst nicht diese Intimität mit Jesus erleben. Ich gebe dir also einen wirklich guten Rat. Wirf es auf den Müllhaufen. Die tiefe Intimität mit Jesus ist es das wert. Leg einfach alles andere beiseite. Morgen reden wir weiter.